Haus ist Blasmusik mit Tanz. Da tanzt die Lieselott mit ihrem Franz. Da wird der kleine Amor Schützenkönig sein. Der trifft in jedes Herz hinein. Kinder, lustig sein, holla Drio. Wer an Sorgen denkt, der wird nicht froh. Wo ein Liedel klingt, nach das Glück prompt, singt mit mir, trinkt mit mir, kommt. Im Schützenhaus ist Blasmusik mit Tanz. Da tanzt die Lieselott mit ihrem Franz. Der Herr Trompeter bläst, da tanzt man voller Schwung. Und mancher Großpapa, der fühlt sich heute jung. Im Schützenhaus ist Blasmusik mit Tanz. Da tanzt die Lieselott mit ihrem Franz. Da wird der kleine Amor Schützenkönig sein. Der trifft in jedes Herz hinein. Lieselott tanzt heut vergnügt und ein Küsschen schnell Franz von ihr kriegt. Und der Franz nicht faul zahlt ihr zurück, still erblüht junges Glück. Ja, im Schützenhaus ist Blasmusik mit Tanz. Da tanzt die Lieselott mit ihrem Franz. Der Herr Trompeter bläst, da tanzt man voller Schwung. Und mancher Großpapa, der fühlt sich heute jung. Im Schützenhaus ist Blasmusik mit Tanz. Da tanzt die Lieselott mit ihrem Franz. Der kleine Amor wird dann Schützenkönig sein. Der trifft in jedes Herz hinein.